Die Sendung ist Peter Kiesewetter gewidmet, der heute vor 80 Jahren in Marktheidenfeld geboren wurde. Studiert hat er bei Günter Bialas an der Musikhochschule München. Hier war er auch selbst später Professor für Komposition, ebenso an der Musikhochschule Hannover. Kiesewetter war auch als Juror für den Preis der deutschen Schallplattenkritik und als freier Mitarbeiter für den Bayerischen Rundfunk tätig. Das erste Stück, das wir hören, ist La Caccia für Schlagzeugensemble. Eine Aufnahme mit dem Cabasa Percussion Quartett. Hans-Günter Brotmann, Hermann Schwander, Roland Schmidt und Schandor Todt. Thank you. Hans-Günter Brodmann, Hermann Schwander, Roland Schmidt und Schandor Tod. Das Cabasa Percussion Quartett 1995 in Ansbach mit dem Stück La Caccia von Peter Kiesewetter. Nächster Programmpunkt in diesem Concerto Bavarese zum 80. Geburtstag von Peter Kiesewetter ist das Stück für Altzither Jeschi Mon. Der Interpret ist Georg Glasl. Thank you. Musik von Peter Kiesewetter im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Nach dem Stück Yeshimon, Wüste, ausgeführt auf der Altzither von Georg Lasel, jetzt das erste Nachtstück 1980, Barcarole. Es singen Toshiko Terasaka, Ute Rüppel, Peter Armstrong, Klaus Ulrich und Horst Zweig. Es spielen Herbert Kraus, Klarinette, Wilfried Krüger, Horn, Ferenc Barbary, Violine, Toni Gößwein, Zither, David Seaman, Orgel und Klavier sowie Willi Melzer und Hans Scheler, Schlagzeug. Die Leitung hat Peter Kiesewetter. Es ist schon spät. Yeah. Es ist schon klar. Ein fremder Mann, ihn muss ich fragen. Wer kam ins Haus? Ganz rein der Gemeinschaft folgt ihm. Morgen wird er aus allen seinen Zähnchen glauben. Welcome to the Dream. Thank you. Hold, du weißes Haupt! Nicht Sagen Sie der Wagen für Madame Kosinska, er kann jetzt vorfahren. Nun heim. Oh, diese Theater. Ich werde nie wieder aufstehen. Madame, Sie machen nach Wien, ja, nach Wien. Wir tanzen. Tanzt die Braun? Wie ist sie denn? Irre. Mir ist so vertraut. Sie bei ihm. Wie nahte mir der Schlummer? Oh Gott! Ob die Wolke sie verhüllen? Entnahmt ihr, was der Worte schwall? Nein, nun, er wagt's! Mensch, dunkel hier. Wie ist mir? Mir schwamm der Boden. Schlimme Seide hieß er sich schüchtern. Nach Wien! Der Schwan, doch kommt er auf der Wasserflut. Tanzen! Nicht mehr kann sehe ich dich. Seligkeit. Oh, reichende Knabe. O hehrestes Wunder, du herrlichste Maid. Ist sie entrückt? Atmest mit du. Verschneite Gifte gegen Gift. Und totgeweihtes Haupt. Er redet über den Erdöner. Steht ab von ihr. Hier wird euch nimmer Sieg. Hör, die sie tönen. Melodie. Peter Kiesewetter leitete sein erstes Nachtstück 1980, Barcarole, sein Opus 12. Die Singstimmen waren Toshiko Terasaka, Ute Rüppel, Peter Armstrong, Klaus Ulrich und Horst Zweig. Außerdem spielten Heribert Kraus Klarinette, Wilfried Krüger Horn, Ferenc Barbary Violine, Toni Gößwein Zither, David Seaman Orgel und Klavier, Willi Melzer und Hans Scheler Schlagzeug. Letzter Programmpunkt dieser Geburtstagssendung für Peter Kiesewetter ist sein Opus 100 mit dem Titel Sphinxes. Die Ausführenden dieser Aufnahme von 2005 sind Anna Kalandarischwili, Violine, Rolf Weber, Klarinette, Clemens Weigel, Violoncello und Andreas Guras, Klavier. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Das war das Concerto Bavarese zum 80. Geburtstag von Peter Kiesewetter. Zum Abschluss hörten wir sein Stück Sphinxes, Opus 100, mit dem Ensemble für Neue Musik der Hochschule für Musik und Theater München. Anna Kalandarisch-Wiele, Violine, Rolf Weber, Klarinette, Clemens Weigel, Violoncello und Andreas Guras, Klavier.